Persönlich aber ermahne ich Paulus euch bei der Sanftmut und Mildtätigkeit des Christus, der ich zwar ins Gesicht bei euch demütig bin, aus der Ferne aber Vollmut gegen euch. Ich bitte aber, nicht, wenn ich komme, Mut haben zu müssen, mit der Zuversicht, die ich mir denke herauszunehmen gegen gewisse Leute, die von uns denken, als wandelten wir nach dem Fleisch. Ja, wir wandeln wohl im Fleisch, aber wir führen den Kampf nicht gemäß dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern stark bei Gott zur Zerstörung von Bollwerken, indem wir Vernunftkünste zerstören, sowie alles hochtun, das sich erheben will gegen die Erkenntnis Gottes, und gefangen führen jeden Anschlag unter den Gehorsam des Christus und bereit sind jeden Ungehorsam zu strafen, wenn erst euer Gehorsam völlig geworden ist. Wollt ihr euch vom Auftreten blenden lassen? Wenn einer sich zuschreibt, von Christus zu sein, so mag er auch bei sich selbst bedenken, dass so gut wie er selbst, auch wir von Christus sind. Selbst wenn ich mich einmal überschwänglich rühme über die Vollmacht, die der Herr gegeben zu eurer Erbauung, nicht zu eurer Zerstörung, so werde ich nicht zu Schanden werden, es soll nicht herauskommen, als schrecke ich euch nur so mit den Briefen. Sagen Sie doch, die Briefe, die sind wohl hart und streng, wenn er aber leibhaftig da ist, ist er schwach und seine Rede will nichts heißen. Der Betreffende mag nur in Rechnung nehmen, dass, gerade so wie wir uns aus der Ferne durch Briefe mit dem Wort geben, so werden wir uns auch, wenn wir da sind, mit der Sett beweisen. Wir nehmen uns ja nicht heraus, uns zu gewissen Leuten zu rechnen oder mit ihnen zu vergleichen, von denen, welche sich selbst empfehlen. Aber sie verlieren den Kopf, indem sie sich nur an sich selbst messen und mit sich selbst vergleichen. Wir aber wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern innerhalb des Gebietes, welches uns Gott als unser Maß zugeteilt hat, womit wir auch zu euch gekommen sind. Es ist bei uns nicht an dem, dass wir, ohne zu euch zu kommen, uns nur über Gebühr ausstreckten, wir sind ja auch zuerst zu euch gekommen mit dem Evangelium des Christus. Wir rühmen uns nicht schrankenlos, auf dem Felde fremder Arbeit, wir haben vielmehr die Hoffnung, mit dem Wachsen eures Glaubens so großen Erfolg bei euch, auf unserem Gebiet, zu haben, dass es noch weiter reicht, auch über euch hinaus das Evangelium zu tragen, ohne dass wir auf fremdem Gebiet unseren Ruhm holen müssen, wo die Sache schon gemacht ist. Wer sich aber rühmt, der rühme sich im Herrn. Denn nicht der ist ein bewährter Mann, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt.